Kundgabe 3967. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.2.1947. Glaubenskampf, letzte Phase. Und so am Bollwerk des Glaubens gerüttelt werden wird, ist die Zeit des Endes gekommen und an jedem Tag das jüngste Gericht zu erwarten. Der Glaubenskampf wird in einer Form geführt werden, dass ihr Menschen untrüglich erkennen könnt, welche Stunde geschlagen hat. Denn es ist ein sichtliches Vorgehen gegen alles, was für mich ist und für mich zeugt. Es wird ein Kampf sein, der nichts anderes zum Ziel hat, als das Wissen um mich, als die ewige Schöpferkraft, als Schöpfer und Erhalter aller Dinge, zu untergraben und den Menschen jeglichen Glauben zu nehmen an ein höchst vollkommenes Wesen, an eine Macht, die unübertrefflich ist in ihrer Weisheit und Kraft. Und dieser letzte Kampf ist von größter Bedeutung. Ist er doch das Signal zum Stürzen meines Gegners, zum Binden dessen auf lange Zeit. Denn dieser überschreitet nun die Grenzen, die ich ihm gesetzt habe. Er sucht mich gänzlich auszuschalten und sich auf den Thron zu schwingen, um dadurch die Erlösung des noch unfreien Geistigen unmöglich zu machen, die nur stattfinden kann, so der Mensch im freien Willen mir zustrebt. Dazu ist aber für ihn unbedingt das Wissen nötig um meine Existenz. Denn so er wählen soll, seinen Herrn, muss er ihn kennenlernen und die Möglichkeit dazu haben. Diese Möglichkeit aber sucht mein Gegner den Menschen zu nehmen, indem er in der Welt so wütet, dass er die Menschen gedanklich beeinflusst, mich abzulehnen, das heißt, mich als nicht bestehend zu erklären und so die Kluft ungeheuer zu erweitern, die schon zwischen dem Menschen und mir besteht. Doch dieses Recht steht meinem Gegner nicht zu, und also entziehe ich ihm seine Macht und Kraft auf lange Zeit, indem ich ihn binde und mit ihm das auf Erden ihm verfallene Geistige, das seinem Einfluss zugänglich war und aus freiem Willen sich von mir getrennt hat. Doch zuvor lasse ich ihn wüten, auf dass sein Vorhaben allen ersichtlich ist, auf dass sie selbst Stellung nehmen sollen zu mir oder zu meinem Gegner, so sie vor den letzten Entscheid gestellt werden. Und es wird diese Glaubensprobe hart sein, doch unabwendbar. Es werden sie nur wenige bestehen, und zwar nur, die in der reinen Wahrheit unterrichtet sind und mich erkannt haben als liebevollen Vater, als weisen Schöpfer und kraftvollen Lenker des Alls. Diese werden nicht wankend werden, sondern feststehen, jeder Forderung der Welt gegenüber, mich zu bekennen oder abzulehnen. Doch auch für diese wird es schwer sein, denn der Satan arbeitet mit allen nur erdenklichen Mitteln, um die meinen abzudrängen von mir. Mit List und Gewalt wird man eine Trennung von mir zu erreichen suchen, und mein Gegner wird Unterstützung finden von allen Seiten. Denn die Menschen wollen selbst nicht mehr einer höheren Macht unterstellt sein. Sie glauben, sich frei machen zu können von ihr, so sie sie ablehnen und bedenken nicht, dass sie sich am Tage des Gerichtes verantworten müssen vor dieser Macht. Wer aber eingedrungen ist in die Wahrheit, wer durch seinen Geist belehrt worden ist, der wird auch den Glaubenskampf verfolgen können und durch die Übereinstimmung dessen mit meinen Voraussagen die Wahrheit meines Wortes erkennen, und er wird standhalten, denn er kämpft mit mir im vollen Bewusstsein meiner Führerschaft, meines Schutzes und meines Sieges über den Satan. Dennoch wird er auch selbst kämpfen müssen mit dem Schwert des Mundes. Er wird sich wehren müssen gegen alle Angriffe des Feindes, aber das Schild des Glaubens wird ihn decken und seine Seele wird unbeschadet aus dem letzten Kampf hervorgehen. Wer aber nicht in der vollen Wahrheit steht, der wird nicht bestehen, sondern allzu leicht in das Lager des Feindes hinüberwechseln. Er wird wankend werden im Glauben, denn ihm fehlt das Wissen, das ihm für alles Erklärung gibt, was als scheinbar nicht göttlichen Ursprungs Anlass ist, zu zweifeln oder Unglauben. Wer im Wissen steht um die reine Wahrheit, der erkennt auch den Zusammenhang aller Geschehnisse mit der Entwicklung aller Geschöpfe. Dem Unwissenden jedoch fehlt die Erkenntnis, die Überzeugung und daher auch der Glaube. Und darum soll das stete Augenmerk der in der letzten Zeit in meinem Auftrag wirkenden Diener auf Erden sein, den Menschen das rechte Wissen zu vermitteln vom Sinn und Zweck der Schöpfung und der Aufgabe des Menschen auf Erden. Sie sollen ihnen die Zusammenhänge klar machen und stets darauf hinwirken, dass ihnen mein Wille kundgetan wird, denn dann werden sie in der Erkenntnis reifen und ihr Glaube wird stark werden und unerschütterlich. Und auch aus dem letzten Glaubenskampf werden sie als Sieger hervorgehen am Tage des Gerichtes. Amen.